1. Im Folgenden Jahr, Zur Ablichen Zeit der Kriegsuge, entsandt David Job mit seinen Offizieren und dem gesamten Israelitischen Heer, das Land der Ammoniter zu verwüsten und die Stadt Rabbah zu belagern, während selbst in Jerusalem verweilt. 2. Einzubens, nachdem David von seinem Lager aufgestanden war und auf dem Dach des Königspalasts basiert, erblickte von dort aus ein Frau, die sich wusch, sie war von außergewöhnlicher Schönheit. 3. David Sandboten aus, im sich nach der Identität der Frau zu erkundigen. Man teilte ihm mit, dass es Bathsheba sei, die Tochter Eliams und Ehefrau Uias, des Hethiters. 4. Daraufhin sandt David Boten, sie zu holen. Sie kam zu ihm, und schlief mit ihr, nachdem sie sich von ihrer rituellen Unreinheit gerinnert hat, anschließend kehrte sie in ihr Haus zurück. 5. Als die Frau schwanger ward, sandt sie David die Nachricht, ich bin schwanger. 6. Daraufhin befahl David Job, sende mir den Hethiter Uriah. Job entsprach der Anweisung und schickte Uriah zu David. 7. Als Uriah bei David eintraf, erkundigt sich der König nach dem Wohlergehen Joabs, dem Zustand des Heers und dem Verlauf des Kriegs. 8. Anschließend forderte David Uriah auf, geh in den Haus und wusche dir die Fuss. Als Uriah den Königspalast verließ, wurde ihm ein königliches Geschenk nachgesandt. 9. Uriah jedoch legte sich am Eingang des Königspalasts zu den anderen Dienern seines Herrn nieder und ging nicht in sein eigenes Haus. 10. Als David gemeldet ward, dass Uriah nicht in sein Haus gegangen war, fragte ihn, du bist doch von einer Reise zurückgekehrt, warum bist du nicht in dein Haus gegangen? 11. Uriah antwortet David, die Leid, Israel und Judah wohnen in Zelten, und mein Herr Job soe die Offizier meines Herrn lagen auf Affinem Feld. Sollte ich da in mein Haus gehen, zu essen, zu trinken und bei meiner Frau zu schlafen? Beim Leben des Herrn und bei deinem Leben, so etwas word ich nicht tun. 12. David sagt zu Uriah, bleibe auch hüt hier, und morgen word ich dich entlassen. So verwelt Uriah und diesem Tag in Jerusalem. 13. Am nächsten Morgen lud David in ein, mit ihm zu essen und zu trinken, und macht ihn betrunken. Doch am Abend ging Uriah ernüt hinaus, am sich bei den Dienern seines Herrn niederzulegen und betrat sein Haus nicht. 14. Am folgenden Morgen warf es David einen Brief an Job und sandt in Dirch Uriah. 15. In diesem Brief stand die Anweisung, stellt Uriah und die Vorderste Front des heftigsten Kampfes und sieht Jug dann von ihm zurück, damit getroffen ward und stirbt. 16. Waren der Belagerung der Stadt positioniert Job Uriah an einer Stelle, von der Wust, das dort die starksten Verteidiger standen. 17. Als die Bewohner der Stadt einen Ausfall machten und Job angriffen, fielen mehrere von David Soldaten, darunter auch Uriah, der Hethiter. 18. Daraufhin sandt Job einen Boten, David den gesamten Verlauf des Kampfes zu melden. 19. David gab dem Boten folgend Anweisung, wenn du dem König den Wohlstandigen Bericht über den Kampf erstattetest. 20. Und der König daraufhin zornig word und dich fragt, warum seid so nah an die Stadt hereingerückt, zu kämpfen? Wusstet nicht, dass sie von der Mauer herabgießen worden? 21. Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubals, getötet? Hat nicht ein Frau in Thebes einen Mühlstein von der Mauer auf ihn geworfen, sodass starb? Warum seid so nah an die Mauer hereingerückt? Dann antwort, auch den Diener Uriah, der Hethiter, ist ums Leben gekommen. 22. Der Boot begab sich auf den Wegen berichtet David bei seiner Ankunft als, was Job im aufgetragen hat, namlich den gesamten Verlauf des Kampfes. David word daraufhin zornig auf Job und fragte den Boten, warum seid so nah an die Stadt hereingerückt, zu kämpfen? Wusstet nicht, dass von der Mauer herab beschossen wordet? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubals, getötet? Hat nicht ein Frau in Thebes einen Mühlstein von der Mauer auf ihn geworfen, sodass starb? Warum seid so nah an die Mauer hereingerückt? 23. Der Boot antwortet David, die Gegner wären uns überlegen und drängen bis auf so viel Feld gegen uns vor, die Schaub mussten wir ihnen bis vor das Stadt zu folgen. 24. Doch dann schossen die Bogenschützen von der Mauer auf den Diener, so dass etwa 18 Männer des Königs fielen und auch den Diener Uria, der Hetheter, kam dabei ums Leben. 25. Daraufhin sagt David zu dem Boten, Richter Job aus, lass dich davon nicht entmutigen, denn das Schwert totet willkürlich. Kampfe tapfer gegen die Stadt und zerstör sie. Sprich ihm auf dies weiße Mut zu. 26. Als Uias Frau Erfer, dass er Mann Uria gefallen war, trauert sie ihm in. 27. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, sandt David Boten und holt sie in seinen Palast, sie ward sein Frau und gebar ihm einen Sohn. Doch das, was David getten hat, missfiel dem Herrn.